Auf Sieg programmiert. Der zweite IT-Krimi aus Mainz, präsentiert von Sophos. Der glattrasierte Mann Anfang 30 auf der Tribüne der Galopprennbahn in Frankfurt-Niederrad strahlte auch in der milden Spätsommersonne eine fast spürbare Kälte aus. Er hatte eine komplette Loge für sich allein gemietet und wirkte wie ein Fremdkörper inmitten der Pferdeliebhaber, die mit lässig zur Schau getragener nagelneuer Herbstgarderobe in den Nachbarlogen schwatzend Hof hielten. Dagegen trug der Mann einen schlichten Businessanzug mit dezenter Krawatte. Und er schien sich nicht wirklich für die laufenden Rennen zu interessieren. Stattdessen tippte er ungerührt auf der Tastatur seines Webbooks. Ohne erkennbare Regung verfolgte er dabei die Änderung am Totalisator, der den aktuellen Wettstand anzeigte. Im nächsten Rennen, dem Fraport AG Pokal, sollte ein Pferd namens New Market als klarer 3:1 Favorit laufen. Sein Besitzer war ein gewisser Cornelius Nonsen. Der Mann hielt kurz inne und beobachtete mit teilnahmslosem Blick, wie das Pferd in die Startbox geführt wurde. Während um ihn herum das Rennfieber um sich griff, zeigte er, als er sich wieder seinem Webbook zuwandte, ein schmallippiges Lächeln. Als er den Kopf neigte, reflektierte seine dunkle Sonnenbrille das Sonnenlicht. Auch Frank Siebald hatte das Wettfieber gepackt. Eigentlich war er ja auf der Rennbahn, um im Auftrag seines Chefs Karl Regler gewissen Ungereimtheiten nachzuspüren. Alles hatte damit begonnen, dass Regler, aufbrausender Herr über 80 Lkw der Spedition Regonus, sich hatte breitschlagen lassen, ein neues Geschäftsprojekt zu starten, die Regonus Pferdespedition. Eine regelrechte Auftragsgarantie stellte die Verlinkung von der Webseite seines alten Kumpels und Buchmachers Heinz Dillschnitter dar. So hatte es dieser zumindest Regler zugesichert. Regler war anfangs alles andere als begeistert von der Idee. Immerhin bedeutete der Schritt hin zum Transport edler Rennpferde erhebliche Investitionen in Ausstattung, Technik und spezialisierte Ausbildung des Personals. Mit Sätzen wie »ein vielversprechendes neues Geschäftsfeld in Zeiten schwindender Mengenmargen« hatte ihn Dillschnitter nach unzähligen Diskussionen, begleitet von ebenso vielen Bierchen, aber schließlich überzeugt. Zunächst war auch tatsächlich alles überraschend gut angelaufen. Doch dann blieben die Aufträge fast schlagartig aus. »So viel also zu diesen elektronischen Empfehlungen«, hatte Regler gebrummelt, als er seinen Administrator Siebald mit deutlichem Nachdruck anwies, sich mal die Verlinkung von der Webseite des Buchmachers Dillschnitter anzuschauen. Doch das funktionierte nicht, denn die installierte Internet-Security blockierte den Aufruf der entsprechenden Seite. Das war gelinde gesagt alarmierend. Und da Regler sowieso noch immer allem misstraute, das nicht mit Diesel betrieben wurde, hatte er Frank angewiesen, am besten gleich mal vor Ort nach dem Rechten zu sehen, also bei Heinz Dillschnitter auf der Rennbahn. Frank kam, sah und wettete. Staunend war er an diesem Samstagnachmittag ausgiebig durch die schillernde Welt der Pferderennbahn geschlendert, denn Dillschnitter war als Buchmacher kurz vor Beginn der Rennen natürlich intensiv in das laufende Wettgeschäft eingebunden und er hatte überhaupt keine Zeit für Franks Fragen. Aber für einen absolut todsicheren Tipp, unter Freunden versteht sich, hatte die Zeit natürlich gereicht. Also setzte Frank spontan 20 Euro auf den Sieg von New Market. Einen braunen Hengst mit einer seltsam geformten schmalen Blässe. Das Webseitenproblem verschob er auf die Zeit nach dem Rennen. Nun fieberte Frank auf der Tribüne dem Start entgegen, zusammen mit dem bunt gemischten Völkchen der anderen Besucher. Da waren stolze Rennstallbesitzer, die wie Pfauen am Führing paradierten oder Champagner schlürfend Smalltalk betrieben. Frauen mit überdimensionalen Hüten, deren Wagenrad großen Präsentiertellern offensichtlich ganze Geflügelhöfe ihr Federkleid geopfert hatten, verliehen dem Stadtrand von Frankfurt einen Hauch von Ascot. Grüppchen von Pferdeverrückten kommentierten die jüngsten Gerüchte und setzten gleich neue in die Welt. Leidenschaftliche Wetter knickten, falteten und rollten nervös ihre letzten Euroscheine, bevor sie diese mit betont lockerer Geste beim Buchmacher ihres Vertrauens setzten. Auch Frank rechnete schon einmal seinen Gewinn aus. Bei einer Quote von 3:1 würden ihm 60 Euro für seinen Einsatz ausbezahlt, wenn New Market als erster durchs Ziel ging. Frank grinste zufrieden. Soweit er es beurteilen konnte, sah sein Pferd auf dem Weg in die Startbox verdammt gut aus. Brrrr, ruhig, ruhig, Marki. Mit fester Hand führte eine junge Frau mit auffallend ungebändigten blonden Locken Newmarket als letzten Starter in die Startbox. Der Hengst tänzelte, blähte die Nüstern und scheute kurz zur Seite. Die junge Frau und der Jockey hatten einige Schwierigkeiten, das nervöse Tier in die Enge der Box zu buxieren. Die anderen Boxen schienen bereits von der Anspannung der konkurrierenden Starter bersten zu wollen. Schließlich war Newmarket dort, wo er sein sollte, und die hintere Klappe schloss sich. Einen Wimpernschlag später sprangen die Startklappen auf und die Pferde katapultierten sich und ihre Jockeys auf die Strecke. Begleitet vom Donnern der Hufe war das Feld auf dem Weg in die erste Kurve, während die junge Frau zu den weißen Rails lief, die das Geläuf vom Zuschauerbereich trennten. Dort wurde sie von einem schlanken, auffallend rothaarigen Mann mit einer kurzen, aber innigen Umarmung begrüßt, bevor sich beide auf das Rennen konzentrierten. »Go, Marky, go!« schrie sie mit einer Inbrunst, die ihren Begleiter milde lächeln ließ. »Kerstin, Newmarket ist wirklich ein Winner!« Tatsächlich führte Newmarket das Feld auf der Gegengeraden an. Doch dann kam plötzlich der an zweiter Stelle liegende Fuchs immer näher und ging schließlich als erster in die letzte Kurve. »Richard, was soll das? Hält der Marky zurück? Verdammt nochmal! Go, Marky, go!« Richard Kennington runzelte die Brauen. Sollten er und Kerstin sich so in dem Pferd getäuscht haben? Sie beide hatten sich vor einigen Monaten beim Eröffnungsrenntag kennengelernt. Es war beinahe Liebe auf den ersten Blick. Der IT-Spezialist und die Pferdenärrin aus dem Emsland, die für den Frankfurter Rennverein derzeit 5 Pferde trainierte, kamen sich schnell näher. Vielleicht auch deshalb, weil Richard in seiner Jugend in England ein begeisterter und exzellenter Vielseitigkeitsreiter war und man somit auch auf diesem Feld gemeinsame Interessen hatte. Das neueste Pferd im Training war Newmarket, von dessen Potenzial Kerstin restlos begeistert war. Richard hatte sich diesem Urteil bislang rückhaltlos angeschlossen, doch nun ging der Hengst als Zweiter auf die Zielgerade. Und es kam noch schlimmer. Von einem schweißnass glänzenden Rappen noch abgefangen, wurde Newmarket sogar nur Dritter. Die Enttäuschung der vielen Wetter, die wütend ihre Wettscheine zerrissen und zu Boden fallen ließen, war fast körperlich zu spüren. Viel Geld war soeben verloren worden. Auch Richard verabschiedete sich innerlich von den 100 Euro, die er auf Sieg gesetzt hatte, behielt aber seine britische Gelassenheit, während sich Kerstins Fassungslosigkeit schnell in helle Wut verwandelte. »Das gibt's doch nicht! Verdammt nochmal! Da hat Nonsen dran gedreht! Mistkerl! Dieser fremde Jockey war mir gleich suspekt!« Außer sich vor Wut trat Kerstin gegen die Rails. »Easy, Darling!« Richard legte den Arm um ihre Schultern. »Warum sollte ausgerechnet der Besitzer dafür sorgen, dass das Pferd zurückgehalten wird?« Kerstin löste sich aus der Umarmung. Dabei bebte sie vor innerer Anspannung. »Ja, warum wohl?« »Um die Quoten fürs nächste Rennen hochzutreiben. Marky läuft bereits nächste Woche wieder. Und das Rennen ist wesentlich höher dotiert. Dieser Nonsen macht sich doch gar nichts aus Pferden. Dem sind Computer sowieso viel lieber.« Nach den Rails wurde nun ein loser Erdklumpen Opfer von Kerstins Zorn und flog nach einem heftigen Tritt in vielen Einzelteilen davon. Richard registrierte kommentarlos, dass man seine Hose nun nicht mehr als makellos bezeichnen konnte. Er konnte nicht recht glauben, was Kerstin eben gesagt hatte. Weshalb sollte sich jemand ein Rennpferd und dazu noch ein besonders wertvolles und talentiertes zulegen, wenn er keinen Spaß daran hatte, es siegen zu sehen? Diesen Mann musste er sich genauer ansehen. Er bat Kerstin, mit ihm zur Tribüne zu gehen, um ihm Cornelius Nonsens Loge zu zeigen. Doch schon vor den Buchmacherschaltern kam sie zum Halt. Eine schnell anwachsende Gruppe von Menschen versperrte ihnen den Weg. Sie drängte sich anscheinend um einen Asiaten, der mit ständig steigender Lautstärke auf Englisch herumschrie. »They trick us! Cheaters! Noblers!« Der zierliche Mann mit fein geschnittenen asiatischen Gesichtszügen, die jetzt dunkelrot angelaufen waren, wedelte vor dem Wettschalter mit seinen Armen wild in der Gegend herum. In einer Hand einen Wettschein, in der anderen ein Handy, aus dem verzerrt und schrill Sprachfetzen zu hören waren. Er schien etwa 50 Jahre alt zu sein und trug einen hellen Anzug aus Rohseide. Auffällig war eine protzige goldene Krawattennadel in Form eines galoppierenden Pferdes, die ein mittelgroßer Brillant zierte. Nur diejenigen, die in dem Menschenknäuel direkt neben ihm standen, konnten das Gekrächze aus dem Handy verstehen. Ein sich ständig wiederholendes »Shut in! 3 minutes delay! 3 minutes!« Die Menschenmenge wurde immer größer und die Wettschalter schlossen, wie es hieß, aus Sicherheitsgründen bis zur Klärung der Situation. »Bitte gehen Sie zur Seite! Bitte!« Zwei Männer in schwarzen Anzügen, die Security-Kärtchen an ihren Revers trugen, damit man sie nicht für Wohnzimmerschränke hielt, pflügten mühelos durch die Menge, gefolgt von einem älteren, distinguiert wirkenden Herrn. Dieser wechselte ein paar leise, aber bestimmte Worte mit dem Asiaten auf Englisch und führte ihn dann mit sanfter Unterstützung der Security-Männer zum Büro der Rennleitung. Die Tür schloss sich hinter ihn. Die Menge vor den geschlossenen Wettschaltern begann nun lebhaft darüber zu diskutieren, was mit 3 minutes delay gemeint sein mochte. Auch die Angestellten der schließlich wieder geöffneten Wettschalter konnten oder wollten das Rätsel nicht lösen. Allerdings blieb die Abwicklung aller Internetwetten weiterhin eingestellt, was zu erneutem Unmut führte. Als Kerstin und Richard endlich Nonsens Loge im Blickfeld hatten, war diese leer. Dafür entdeckte Richard aber ganz in der Nähe einen guten alten Bekannten. »Hi, old chap. Was treibst du denn hier?« Frank Siebald studierte gerade aufmerksam die Zahlenreihen an Heinz Dillschnitters Schalter, als ihn Richards Hand wie ein Hammer auf der Schulter traf. Verblüfft wandte er sich um. »Richard, was eine Überraschung. Ich betreibe Recherche vor Ort. Na, so könnte man das sagen. Und du? Wie es aussieht, bist du aus einem erfreulicheren Anlass hier?« Sein Blick wanderte vielsagend zu Kerstin. »Oh, entschuldige, wo habe ich nur meine Manieren? Kerstin, das ist Frank. We are partners in crime, sozusagen. Nur eben auf der Seite der Guten. Wir haben schon ein paar harte Nüsse als IT-Detektive zusammengeknackt. Frank, das ist Kerstin, my sunshine.« Frank und Kerstin schüttelten sich die Hände. »Richard, jetzt verstehe ich, warum du dich während der letzten 3 Monate nur so selten gemeldet hast.« »Danke für die Blumen.« Kerstin strahlte Frank an. »Und du bist also der Frank, der mit Richard letztes Jahr diesen Computerganoven zur Strecke gebracht hat. Das stand ja in allen Zeitungen.« Richard grinste breit. »Well, und kaum treffen wir uns hier, sieht es wieder nach Trouble aus. Dir sind doch bestimmt diese Oddities nicht entgangen, oder Frank?« »Du meinst den brüllenden Asiaten?« Frank verzog das Gesicht und zeigte mit dem Daumen in Richtung Büro der Rennleitung. »Hast du kapiert, was der wollte?« Richard zuckte mit den Schultern. »Not really, aber ich vermute, das muss irgendwas mit dem Internet zu tun haben.« »Warum fragen wir nicht einfach einen, der es ziemlich sicher weiß?« mischte sich Kerstin ein. Ungeduldig zerrte sie Frank am Ärmel. »Los, kommt mit!« Die Tür war einfach und schmucklos. Eine Standard-Stahltür in einer Standard-Betonwand mit einem Standard-Türspion. Nur die Aufschrift fehlte. Schließlich musste das Hintertürchen zum Buchmacher ja nicht jeder kennen. Als Kerstin klopfte, verdunkelte sich kurz die Linse, dann erst öffnete sich die Tür. »Kerstin, meine Amazone, komm rein!« Kerstin verzog das Gesicht und knuffte Dillschnitter gegen die Brust. Der quittierte das nur mit einem Lächeln und umarmte Kerstin herzlich, aber energisch. Danach bat er alle drei freundlich herein. Heinz Dillschnitter war ein hochgewachsener Mann um die 60, mit einer etwas schiefen Nickelbrille auf der spitzen Nase und einer Miene, die darauf schließen ließ, dass er nicht nur mit den Sonnenseiten des Lebens vertraut war. In seinem karierten Jackett mit Lederflicken auf den Ärmeln wirkte er durchaus nicht wie einer der Top-Experten und Großverdiener seiner Branche, aber jeder, der auch nur ein bisschen in der Renn- und Wettszene zu Hause war, wusste, dass er genau das war. Es herrschte drangvolle Enge in diesem Raum. Ein alter, wuchtiger Tresor und der Buchmacher Tresen ließen kaum Platz für einen kleinen, runden Tisch, um den sich jetzt Dillschnitter und seine Gäste verteilten. Kerstin gehörte seit 3 Jahren zum lebenden Inventar der Rennbahn, so wie Dillschnitter seit 30. Und mit Kerstins pferdebegeistertem englischen Freund hatte er gelegentlich schon ein paar Sätze gewechselt. Dass er Frank, der sich aufmerksam in dem ihm fremden Kabuff umsah, gerade vorhin noch einen mittlerweile völlig wertlosen Tipp unter Freunden gegeben hatte, schien den Buchmacher nicht weiter zu beschäftigen. Gewinn und Verlust sind für so jemanden wahrscheinlich Alltag und 20 Euro noch nicht mal Peanuts, überlegte Frank, ließ sich aber nichts anmerken und lächelte unverbindlich. Richard kam indessen ohne Umschweife auf den Grund ihres Besuchs. »Bitte, Herr Dillschnitte, entschuldigen Sie, dass ich so direkt bin, aber können Sie uns etwas über den Tumult vorhin sagen?« Dillschnitte fuhr mit der Hand über die Tischplatte, als wolle er etwas Unangenehmes wegwischen. »Mir wär's erst mal mit was zu trinken. Kaffee, Wasser, Scotch?« Kerstin und Frank lehnten dankend ab, und Richard antwortete, für alle erwartungsgemäß, »Wenn Sie einen Tee hätten, das wäre schön. Earl Grey, wenn möglich.« »Die Internetblockade und der Chinese.« Dillschnitter ignorierte Richards Bitte und stellte unaufgefordert 4 Sherrygläser auf den Tisch, die er routiniert jeweils 2 Finger breit mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit füllte. Ehe er die Flasche wieder verstaute, konnte Frank noch einen kurzen Blick auf das Etikett erhaschen. Single Malt. Nicht aus dem Supermarkt und entschieden exquisiter als das Sakko und die Büroausstattung. Dillschnitter hob wortlos sein Glas. Er blickte alle nacheinander über den Rand seiner Brille hinweg an und nahm einen Schluck. »Die Rennleitung war eben hier«, erklärte er dann. »Die Internetblockade und die Aufregung des Chinesen hängen miteinander zusammen. Der Typ ist ein stinkreicher Geschäftsmann, der in Sha Tin das richtige Näschen hatte.« »Sha Tin?« Frank konnte mit dem Begriff nichts anfangen. Dillschnitter nickte. »Ein Stadtteil von Hongkong mit einer Pferderennbahn. Und was für einer. Da sollte man arbeiten, wenn die Zahlen stimmen, die immer kursieren, machen die da an einem Renntag mehr Wettumsatz als auf allen Bahnen in Deutschland in einem Jahr. Naja, wie auch immer. Das bewusste Pferd, auf das unser fernöstlicher Freund gesetzt hatte, war schon lange sein Favorit. Das war überhaupt kein Geheimnis. Aber jetzt kommt's. Während er hier noch auf den Start der Internetübertragung des Rennens wartete, rief ihn bereits einer seiner Angestellten aus Hongkong an, um ihm zum Sieg zu gratulieren. Dillschnitter nahm einen Schluck Scotch und zögerte, zumindest für Frank, die Pointe noch etwas heraus. Im Klartext. Man konnte also hier noch auf ein Rennen wetten, dessen Einlauf bereits feststand. Dillschnitter machte eine weitere Kunstpause. Und das ist schlichtweg eine Katastrophe. Da konnte nämlich jeder ohne Risiko so viel setzen, wie er wollte. Vorausgesetzt, ihm war das Rennergebnis bekannt. Also wurde erstmal der ganze Internetwettbetrieb sofort eingestellt. »Wie kann es denn dazu kommen, dass die Zeit dem Wettsystem abweicht?«, fragte Kerstin erstaunt. »Wie kann man das manipulieren?« Frank schüttelte den Kopf. »Ja, genau. Wie soll das gehen? Die Internetzeit ist eigentlich weltweit synchronisiert und der Server hängt an einer Atomuhr.« »Indeed. Das würde mich auch interessieren.« Richard neigte sich nach vorne und sah Dillschnitter gespannt an. Der aber zuckte nur mit den Schultern. »Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sehen Sie, ich bin seit über 30 Jahren ein ehrlicher Buchmacher. Geschäftliches wickle ich am liebsten persönlich ab.« »Was wollen Sie machen? Die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage ist die Präsenz im Internet ein absolutes Muss, wenn man überleben will. Es ist doch so. Die Leute wollen Geld, das sie nicht haben, auf Pferde setzen, die sie nicht kennen, an Orten, wo sie nicht sind, um Geld zu gewinnen, das sie nicht brauchen, um damit Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen. Hier auf der Rennbahn kriegt jeder alles mit. Mauscheleien fallen schnell auf. Aber im Internet? Ein Milliardengeschäft, 24 Stunden am Tag. Ein Pferd in Hongkong, ein Buchmacher in Südafrika, ein Trainer in England. Wer kann da den Überblick behalten, geschweige denn wirklich für einwandfreie Abläufe garantieren? Die Umsätze vor Ort sind seit Jahren rückläufig, obwohl das Wetten hier auf der Bahn meines Erachtens nach viel spannender ist. Außerdem ist es mit Sicherheit gesünder, an der Bahn zu stehen, als irgendwo auf einen Bildschirm zu starren. Dabei fällt mir ein, Karl hat gesagt, irgendwas ist mit seiner Website nicht in Ordnung. Stimmt es? Frank nickte. Ja. Deshalb bin ich ursprünglich hierher gekommen. Der Link auf die Regonus-Page hat zuerst gute Anfragen gebracht. Aber nun kommt schon seit Wochen nichts mehr. Und dann hat die Web-Security auch noch ihre Seite gesperrt. Er wandte sich Richard zu. Dazu hätte ich dich sowieso spätestens heute Abend angerufen. Richard Kennington nickte. Wenn die Sophos Web Appliance anschlug, war etwas oberfaul. So viel war sicher. Eine offensichtlich von Malware infizierte Homepage, ein Wettsystem, bei dem die Internetzeit spinnt und dann noch Reglers Auftragsrückgang. Das, so fühlt es sich zumindest an, waren Probleme, die gleichzeitig sowohl mit dem Internet als auch mit dem Galopprennsport zu tun hatten. In den Köpfen der beiden jüngeren Männer hörte man beinahe die Zahnrädchen surren. Sie waren zu lange im Geschäft, um hier an einen Zufall zu glauben. Alles sprach dafür, dass man es hier mit zielgerichteter Kriminalität zu tun hatte, die ahnungslose Wetter um ihren Gewinn betrog und den guten Ruf und damit die Existenzgrundlage der Buchmacher zerstören konnte. Richard griff in die Innentasche seines Jacketts und zeigte mit seiner Notfalldiagnose-CD, die er herausgefischt hatte, auf dem PC in einer Ecke des Raums, über dessen 22-Zoll-Monitor die aktuellen Rennergebnisse aus aller Welt einliefen. Herr Dilschnitte, darf ich mir Ihre Computersysteme einmal ansehen? Dilschnitter wusste nicht genau, warum, aber er vertraute Richard Kennington. Ohne Menschenkenntnis blieb man als Buchmacher nicht erfolgreich 3 Jahrzehnte im Geschäft. Außerdem war der Engländer Kerstins Freund. Dilschnitter nickte und machte eine einladende Geste in Richtung des Rechners. Das ist aber nur ein normaler PC. Mein Server steht in meinem Frankfurter Büro. No problem, grinste Richard zurück. Ich mache erstmal nur ein bisschen Remote Hocus Pocus. Die CD bootete schnell und die Diagnoseprogramme liefen eines nach dem anderen ab, während Richard entspannt auf dem Drehstuhl vor dem PC wippte, dabei die Ergebnisse beobachtete und ab und zu lässig Return drückte. Schließlich drehte er sich um und wiegte den Kopf. Smart guy, unser Hacker. Da geht erstmal nichts. Das müssen wir in unserem Mainzer Lab lösen. Dilschnitter wurde blass. Sie meinen, dass ich übers Internet keine Geschäfte mehr annehmen sollte? Ich kann derzeit nur dringend davon abraten. Aber morgen gehen wir dran, nicht wahr, Frank? So wahr, wie das in deinem Glas kein Earl Grey ist. Frank deutete mit dem Kinn auf Richards Scotch, den dieser nicht angerührt hatte. Und Newmarket? Kerstin wurmte der dritte Platz immer noch. Und sie stieß Richard in die Seite. Ihr Glas war übrigens leer. Sorry, aber das ist wohl von allen Unannehmlichkeiten des Tages die einzige, die nicht mit dem Internet zusammenhängt, Darling, meinte Richard fast etwas bedauernd. Aber dieser Nonsen macht doch ständig was mit dem Internet. Und eine Pferdespedition hat er übrigens auch vor kurzem aufgekauft, die nach allem, was ich gehört habe, richtig brummt. Plötzlich war es sehr still. Richard und Frank sahen sich ungläubig an. Dilschnitter nickte nur leicht. Natürlich wusste er von Nonsens Aktivitäten auf diesem Gebiet. Aber er hatte ihnen bislang keine Bedeutung beigemessen. »Wie war nochmal der Name von dem Typ?« fragte Frank. »Cornelius Nonsen«, antworteten Richard und Kerstin wie aus einem Mund. Richard zeigte plötzlich einen seltsamen Gesichtsausdruck, als ob aus den Tiefen seines Gedächtnisses etwas ganz kurz davor war, an die Oberfläche zu kommen. Letztendlich drehte er sich aber nur wortlos um und kopierte wesentliche Dateien von Dilschnitters Rechner auf einen USB-Stick zur weiteren Analyse. Frank und Richard verabredeten sich für den folgenden Tag im Mainzer Formalakow-Bürokomplex der Deutschlandzentrale von Sophos. Man verabschiedete sich von Dilschnitter. Frank wollte sich auf den Heimweg Richtung Mainz machen, während Kerstin Richard bat, sie zu ihrer Wohnung in Frankfurt zu bringen. Auf dem Parkplatz rief Richard Frank noch grinsend zu. »Nothing compares to a day at the races.« Als Richard am Sonntag Frank vor den Büros des Formalakow-Parks empfing, war er deutlich lässiger gekleidet als am Vortag in Niederrad. Aber was Frank vor allem auffiel, war die mobile Festplatte, die er in der Hand hielt. Sofort war das Jagdfieber in Frank geweckt. Nachdem er mit Richard durch die erste Sicherheitsschleuse der Sophos-Büros hindurch war, wurde zuallererst die Küchenzeile für die unvermeidliche Tasse Earl Grey aufgesucht. Und einige Gänge, Türen und Zugangskontrollen später standen sie vor einem allseitig verglasten Raum mit einer Vielzahl von Arbeitsplätzen, die alle einen überaus aufgeräumten Eindruck machten. Wenn Frank da an seinen eigenen Schreibtisch dachte, buh. Die Aktivitätsanzeige der Videokamera über der Zugangstür leuchtete rot. Richard drückte den Knopf der Rufanlage an der Tür. Sofort ertönte eine wache Stimme. »Hi, Richard. Another trip to the Bermudas?« »Sure.« »Okay. Have some fun. Ein Summen ertönte und Richard zog eine unscheinbare Transponderkarte hervor, die er auf den Empfänger legte. Ich muss dich nur bitten, dein Handy und andere Datenspeicher hier abzulegen, bevor wir den Raum betreten. Frank stutzte kurz, legte dann aber brav Handy und MP3-Player, die er aus den Tiefen seiner Jackentaschen angelte, neben Richards Smartphone in ein rotes Ablagefach. Dann waren sie drin, im Mainzer Ableger der besonders gesicherten Sophos Labs, sozusagen dem Allerheiligsten. Sie waren nicht allein. An zwei Arbeitsplätzen in Fensternähe diskutierte eine Dreiergruppe leise und engagiert, immer wieder unterbrochen von einigen Tastatureingaben. Die zwei Männer und eine Frau blickten nur kurz auf, als die Neuankömmlinge hereinkamen, und wandten sich gleich wieder konzentriert ihrem Monitor zu. Ihre Arbeitsergebnisse erschienen kurz darauf auf einem gigantischen Flachbildschirm, der den Großteil der gegenüberliegenden Wand einnahm. Darauf zu erkennen war eine Weltkarte, die von unzähligen kleinen roten Punkten übersät war. Auffällig war die Häufung der Punkte in Asien und Nordamerika. Ständig kamen neue Punkte dazu. Einige schienen von Kontinent zu springen. Richard bemerkte Franks staunenden Blick und deutete eher beiläufig mit dem Kinn in Richtung des Großmonitors. Statistics. Das ist das momentane weltweite Spam-Aufkommen. Die Punkte zeigen an, von wo aus gerade die meisten Spam-Mails verschickt werden. Richard steuerte auf einen weiteren Glaskasten innerhalb des Raumes zu und wählte einen rot markierten Arbeitsplatz. Er schob die mitgebrachte mobile Festplatte in den Wechselrahmen des mit zwei Flatscreens ausgestatteten PCs, der sofort bootete. Frank war von der Atmosphäre des Raums tief beeindruckt und fragte leise über das Säuseln der Klimaanlage hinweg: Richard, mal ehrlich, wieso kannst du hier so einfach ungehindert mit einer Festplatte unterm Arm in euer Forschungslabor marschieren? Ich dachte, hier herrscht höchste Sicherheitsstufe. Sure, so it is. Aber wir sind gerade an einem absolut isolierten und abgeschotteten PC. Das ist das so-called Dirty Network. Frank hakte nach. Und wieso Bermudas? Richard rührte gelassen den Earl Grey um. Du willst wissen, wie wir eine Reise auf die Bermudas machen? Na, ich sehe keine Palmen. Richard lächelte milde. Ganz einfach. Das hier ist der Bermuda Room. Er ist wie eine einsam gelegene Inselgruppe. Keine Verbindung zum Sophos Internet. Alle Arbeitsplätze auch untereinander nicht vernetzt. Alles schön markiert, protokolliert und alle Rechner ohne eigene Festplatte. Die rot markierten Arbeitsplätze haben alle einen Internetzugang und deswegen keine Verbindung zu einem anderen Arbeitsplatz oder gar zum Sophos Internet. As safe as you can get it. Dilsnitters Homepage habe ich übrigens heute Morgen auf die Bootplatte gezogen. Now, here she comes. Gespannt schauten sie zu, wie sich die Seite aufbaute. Das dauerte. Der Webdesigner hatte offensichtlich ein ausuferndes Intro gebastelt. Dann waren sie da. Jedoch ohne Fehlermeldung. Frank glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Aber diese Indexseite war tatsächlich sauber. Anders als an seinem eigenen PC. Dann wechselte Richard auf den Regonus-Link. Alarm. Er ging weiter zum Wettlink. Wieder Alarm. Als die Sophos Web Appliance auch noch die Ergebnisseite blockierte, war klar, dass die Attacke absolut zielgerichtet war. »Wie kommt der Mist auf Dilschnitters Rechner?«, fragte Frank. Richard hob einen Zeigefinger. »Normalerweise ein Fehler im Webserver. Zum Beispiel eine Sicherheitslücke im SQL-System, über die dann schädlicher Code auf dem Webserver abgelegt werden kann. Das ist eine SQL-Injection, das habe ich schon mal gehört. Aber das müssen die Provider doch merken.« ergänzte Frank nachdenklich. Not quite. Richard sah seinen etwas oberlehrerhaften Zeigefinger an, lächelte und legte die Hand zurück auf den Tisch neben die Tasse. War der Server einmal angepatcht, hatte also ein offenes Hintertürchen und wurde infiziert, ist es meistens zu spät. Die Malware wird erst auf dem Computer aktiv, von dem aus die entsprechende Website aufgerufen wird. Auf dem Server ist scheinbar gar nichts aktiv. Aber Server sind doch in der Mehrzahl Unix- oder Linux-Systeme und die sind mostly immun gegen Viren. That's barking up the wrong tree. Ein Server muss eben exakt konfiguriert, ständig aktualisiert und überwacht werden. Sonst passiert genau das, was wir hier sehen. Wie gesagt, die Malware fügt sich ja erst auf dem Computer des Internet-Users zusammen. Du musst dir das vorstellen wie bei diesen, na wie heißen die noch? Yes, Lego-Steinchen. Das Baumaterial liegt unverdächtig auf dem Server. Und das Modell baut sich dann auf dem User-PC zusammen. Frank presste fassungslos Luft durch die Zähne. Er war ja selbst so etwas wie ein Experte auf dem Gebiet, aber ihm war auch klar, dass er die meiste Zeit die gut funktionierende Normalität überwachte und steuerte. Leute wie Richard aber mussten sich beinahe jeden Tag mit den Sonderfällen und den Ausnahmen beschäftigen, eben mit dem, was nicht funktionierte. Die Ungeschicklichkeit, die Gedankenlosigkeit, aber auch die kriminelle Energie schlugen oft genug genau dazu, wo man es am wenigsten erwartete. »Das Böse ist immer und überall«, murmelte Frank voller Sarkasmus und starrte ausdruckslos auf den Monitor. Aber diese Erkenntnis half wenig. Er wandte sich wieder Richard zu. »Und jetzt? Wie kommen wir weiter? Wir müssten doch wenigstens herausfinden, wohin die Anfragen umgeleitet werden.« »Und dann schicken wir die Polizei hinterher. Wir können das versuchen, aber meistens nützt es gar nichts.« Die Server stehen in Ländern, wo die Staatsmacht technisch nicht so, let's say, gut ausgestattet ist. Usbekistan oder Tadschikistan beispielsweise. Aber probieren geht über studieren, wie ihr Deutschen sagt. Richard verband den Rechner mit dem Internet. Frank schluckte, als er von Dillschnitters Seite auf eine Webseite verwiesen wurde, die seiner Regonus-Seite fast glich wie ein Ei dem anderen. Aber eben nur fast. Denn während sein Server in Deutschland stand, befand dieser sich zwar nicht in Usbekistan, aber mit ein paar Recherchen über die IP-Adresse nachvollziehbar in Rumänien. Er wollte etwas sagen, aber Richard schüttelte nur den Kopf, arbeitete konzentriert weiter und nahm den nächsten Schluck Earl Grey. Dann entspannte er sich plötzlich und lehnte sich so weit im Drehstuhl zurück, dass dieser knarrend protestierte. »Gotcha! Die Malware? Die Hacker?« fragte Frank atemlos. Ersteres ja, das zweite maybe. Ein Trojaner mit angeschlossenem Keylogger. Er protokolliert alle Eingaben und damit auch die Passwörter für den Internetzugriff. Damit können die Seite manipulieren, wie sie wollen. Was sie nicht direkt brauchen, leiten sie einfach an andere weiter. Also werden Auftragsanfragen an Regonus über den Link direkt zu ihnen umgeleitet? Frank war über so viel Unverfrorenheit völlig verblüfft. Exactly. Und so läuft es auch mit Wetten und Rennergebnissen. Und obendrein kann die Zeitübermittlung von anderen Rennbahnen verzögert werden. Und was das ermöglicht, hat uns ja Dillschnitter drastisch geschildert. I bet £1 million, dass auch andere Wettseiten infiziert worden sind, um die Ergebnisanzeigen zu verzögern. Irgendwelche Gauner können noch schnell todsichere Wetten platzieren, weil sie das Ergebnis eines Rennens schon kennen. Richard wollte einen tiefen, triumphalen Schluck aus der Teetasse nehmen, stellte aber verdutzt fest, dass diese beinahe leer war. Frank dachte nach und starrte dabei blicklos in das Hightech-Büro. So sehr ihn Richards elegante und zielsichere Aufklärung dieser Machenschaften beeindruckt hatte, so ärgerlich machte es ihn, dass die Identität des dahinterstehenden Gauners noch immer völlig unbekannt war. Da musste doch etwas zu machen sein. Wir müssen an die drankommen, Richard. Wenn die eine E-Mail-Umleitung einrichten, dann... Frank sah Richard auffordernd an. Ich weiß, was du meinst. Aber die Weiterleitungsadresse gehört einer Page, die irgendwo im Nirgendwo gehostet ist. Und das gut geschützt. Richard stellte seine Tasse geräuschvoll auf den Tisch zurück. Da kommen wir im Nachhinein nicht dran, Frank. Wir müssen den Traffic online verfolgen und abfangen. Aber erstmal müssen die infizierten Seiten ersetzt werden. Of course. Die Seitenbetreiber werden sich gegen eine erneute Infizierung schützen wollen. Womit unsere Recherche am Ende wäre. Frank war enttäuscht. Das Rätsel war zwar mehr oder weniger gelöst, aber der gewissenlose Ganove lief frei herum und konnte jederzeit neue Opfer ausnehmen. Richard schüttelte den Kopf. Nicht ganz. Listen, ich kann mich irren, aber ich habe da so eine Vermutung, wer hinterstecken könnte. Du erinnerst dich an Kerstins Wut über diesen Cornelius Nonsen und das Pferd, das wider Erwarten nicht gewonnen hat? Wie sollte Frank das vergessen haben? Es hatte ihn immerhin 20 Euro gekostet. New Market. Word to your mother. Und genau da, im sogenannten New Market, war ein gewisser Mr. Cornelius Nonsen mal eine ganz große Nummer. Frank blickte seinen Freund mit hochgezogenen Augenbrauen an, und Richard fuhr mit seiner Erklärung fort. Mr. Nonsen hat vor einigen Jahren einen spektakulären Crash mit seiner B2B.com-Firma in London hingelegt. Alle Anleger verloren ihr Geld, aber er wurde reich. Klar, von diesen Typen gab's damals mehr als genug. Aber Freunde macht man sich so keine. Richard nickte. Nonsen wurde es in England dann wohl auch zu heiß. Und er verschwand. Jetzt wissen wir doch, wohin. Apropos heiß. Richards kantiges Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. Der Kerl sah damals really wacky aus. Er wechselte zu einem Internetsuchdienst und gab einen Namen unter der Bildersuche ein. Millisekunden später füllte ein Gesicht den Bildschirm aus. Voila! Cornelius Nonsen vor 10 Jahren. Frank starrte ungläubig auf den Monitor, wo ein leicht angeschmuddelter Beachboy Anfang 20 den Betrachter durchaus charmant anlächelte. Lange Haare, 3-Tage-Bart, dunkle John-Lennon-Sonnenbrille, Batikhemd. Und der sollte seriöse Anleger reingelegt haben? Richard grinste, als er den Zweifel in Franks Gesicht sah. Dazu musst du dir noch Shorts und Sandalen vorstellen. Das volle Programm. Hat für viel Aufsehen in den Chefetagen gesorgt. But believe me, der konnte reden. Und was die IT betrifft, waren diese ganzen Geldsäcke gegen ihn, na, wie sagt man, Findelkinder, Waisenknaben. Frank war skeptisch. Du glaubst, genau der dreht hier das nächste Ding? Zutrauen würde ihm das ohne weiteres. Er hat zwar mehr als genug Geld, aber Typen wie der kriegen den Hals nie voll. Richard nahm den endgültig letzten Schluck aus der Tasse. Er wirkte deutlich zufriedener als Frank. Der Tee war zwar kalt, die Spur dafür aber umso heißer. Frank, ich finde, Earl Grey sollte Nonsen einen fetten Köder anbieten. Richard schmunzelte Frank über den Tassenrand zu. Der verstand zwar gar nichts, war aber einmal mehr bereit, sich von Richards Einfallsreichtum überraschen zu lassen. Die nächsten Schritte waren zunächst einmal sehr formal. Pflichtgemäß erhielt die Abteilung Internetkriminalität des BKA auf der Stelle die Ergebnisse ihrer Recherche. Und die Ermittler vom Wiesbadener Neroberg dankten prompt für die Informationen und deuteten im Gegenzug an, dass sie schon am Vortag direkt von der Rennleitung in Niederrath über den Vorfall informiert worden seien. Die entsprechenden Webseiten seien übrigens bereits alle neu aufgesetzt. Die Adresse von Cornelius Nonsen erfuhren sie dann durch einen kurzen Anruf bei Kerstin, die schließlich dessen Pferd trainierte. Was Richard bei dem Telefongespräch verblüffte, war Kerstins Beschreibung von Nonsen. Wenn es das Gegenteil des unkonventionellen Hippie-Geschäftsmanns gab, der seinerzeit in London sein Unwesen getrieben hatte, so war es der Mann, den Kerstin eingehend schilderte. Sachlich, stylisch, unauffällig. Einer dieser glatten Geschäftsmänner, wie sie im Biotop der Bankenmetropole Frankfurt gleich rudelweise unterwegs waren. Konnte der Geschäftsmann Nonsen und der Hippie-Geschäftsmann wirklich ein und dieselbe Person sein? »Die Arbeit hat mich hungrig gemacht«, meinte Richard zu Frank, als die zwei auf dem Weg zur Malakoff-Tiefgarage waren. »Wie wäre es mit einem Brunch im Bamble Tower?« Da sagte Frank nicht nein. Und kurze Zeit später brummte Richards Mini über die Rheinallee zur A60 in Richtung Frankfurt. Das Dach war mit dem Union Jack, der britischen Flagge, bemalt, was das Gefährt fast so originell wie seinen Fahrer machte. Richard liebte sein Auto, jenes Symbol und Überbleibsel der Swinging 60s, heiß und innig. Und er war überzeugt davon, dass man an einem Mini nichts verbessern konnte. Verbesserungsbedürftig waren allenfalls die Straßen in der Nähe des Frankfurter Westhafens, die sie bald darauf ordentlich durchschüttelten. »Da wohnt unser Cornelius also. Oh, noblesse oblige.« Frank schaute mit großen Augen auf die geriffelte Glasstruktur des Westhafen-Towers, die dem Gebäude das Aussehen eines riesigen Gerippten gab. Das Glas, aus dem in Hessen traditionell der Äppelwoi getrunken wurde. Und ausgerechnet Frankfurts Oberbürgermeisterin sollte es gewesen sein, die für das Gebäude den Spitznamen Bembel Tower geprägt hatte. Dabei war doch der Bembel der Steingutkrug, aus dem der Apfelwein in den Gerippten gegossen wurde. Dass sich Nonsen diese Gegend als Domizil ausgesucht hatte, gab ihnen einen angenehmen Vorteil. Der lange Wohnfinger, die Bebauung auf dem ehemaligen Kaigelände, war nur über einen einzigen Weg sinnvoll zu erreichen. Und dieser ließ sich vom Westhafen Tower aus bei einem gemütlichen Cappuccino bzw. Earl Grey bequem überwachen. Der Fußgängerverkehr war jetzt am frühen Sonntagnachmittag recht spärlich. Nonsen konnte ihnen nicht entgehen. Kerstin hatte beim Handygespräch noch in Mainz vermeldet, dass Nonsen ausnahmsweise bei der Morgenarbeit mit Newmarket auf der Rennbahn aufgetaucht sei. Im Schlepptau seinen geheimnisvollen englischen Jockey. Kerstin war dementsprechend aufgebracht gewesen. Nonsen hatte sie keines Blickes gewürdigt, geschweige denn sich mit ihr über Newmarket oder das nächste Rennen unterhalten. Sie meinte, dass dafür der Jockey von ihm umso eingehender instruiert worden sei. Aber über was genau? Das hatte sie leider nicht hören können. Eben hatte sie zum zweiten Mal angerufen und berichtet, dass Nonsen mit dem Jockey aufgebrochen sei, vermutlich auf dem Weg nach Hause. »Der hat wieder was vor«, stellte Frank nüchtern fest. »Dem wird nicht entgangen sein, dass alle Systeme neu aufgesetzt wurden. Und jetzt denkt er sich was Neues aus.« »We'll see. Wenn nötig, fahren wir ihn einfach nach. Vielleicht finden wir was raus. Im Frankfurter Sonntagsverkehr kann er uns nicht entkommen.« Aber erstmal muss er hier auftauchen. Sie brauchten nicht mehr lange zu warten. Bald darauf kam ein Mann um die Ecke, auf den Kerstins Beschreibung passte. Und dieser Mann verschwand im Gebäude am äußersten Ende des Wohnfingers. Sicherheit über seine Identität gab ihnen die Tatsache, dass der unauffällige Geschäftsmann in Begleitung eines kleinen, dünnen, verwittert aussehenden Mannes war. Eindeutig der englische Jockey. »Und?«, wollte Frank wissen. »Ist er's?« »Na, was denkst du? Wie viele kleine, dünne Männchen mit O-Beinen laufen hier schon sonntags durch die Gegend?« Frank freute sich fast, dass auch der Blitzmerker Richard mal nicht auf der Höhe des Gesprächs war. Er beeilte sich deshalb zu erklären. »Ich meine, ob das der Typ aus London ist, der mit der sauberen Firmenpleite?« »Yes«, antwortete Richard nur, und in seinen Augen blitzte das Jagdfieber. Keine 10 Minuten später verließ der Jockey wieder das Haus. Richard hielt bereits den Autoschlüssel zwischen den Fingern, um Cornelius zu folgen, wenn der sein Auto aus der Tiefgarage holte. Nonsen verließ zwar ebenfalls kurz darauf das Haus, doch er ging nicht den Fußweg entlang, sondern stieg in einen gläsernen Fahrstuhl. Frank duckte sich unwillkürlich, doch Richard meinte trocken, »Never mind, Chap, er kann uns nicht sehen. Und selbst wenn, er kennt uns ja gar nicht.« Dann war der Fahrstuhl auf dem Bootssteg am Wohnfinger angekommen. Mit geübten Bewegungen machte Cornelius ein Motorboot klar, kurfte kurz danach in einem eleganten Bogen in die Fahrrinne hinaus, gab Gas und war in wenigen Augenblicken in Richtung Offenbach verschwunden. Richard steckte den Autoschlüssel wortlos wieder ein. »Da müssen wir uns wohl was Neues einfallen lassen. Schwimmen kann der Mini ja wohl nicht, Mr. Earl Grey«, konstatierte Frank. »Dass du so respektlos über mein Auto sprichst, ist nicht nett.« »Aber mit dem Namen hast du absolut recht.« Nonsens unkonventioneller Abgang schien Richards guter Laune keinen Abbruch getan zu haben. Bereits in einer Woche sollte Newmarket wieder antreten, und zwar im Herbstpreis der Stadt Frankfurt. Trotz oder gerade wegen der unerfreulichen Ereignisse zog Kerstin mit dem Pferd ein minutiöses Trainingsprogramm durch, indem auch Frank jeden Morgen vor seinem Arbeitsbeginn in Mainz eine kleine, aber wichtige Rolle spielte, die er zunehmend geschickter ausfüllte. Lediglich am Tag vor dem Rennen kam Kerstin etwas später. Sie hatte vorher noch einen nur wenigen Eingeweihten bekannten, aber ausgesprochen interessanten Laden besucht, den ein uralter ehemaliger Jockey betrieb. In der Regel kaufte sie dort für ihre Pferde Salben, Tinkturen und Kräutermedizin, der sie mehr vertraute als allen Hightech-Produkten der Pharmaindustrie. Was sie aber diesmal mitnahm, hatte sie sich vorher noch nie zusammenmischen lassen. Kurz nachdem sie bei den Stallungen angekommen war, erschien mürrisch und wortkarg Nonsens Jockey. Nonsen selbst hatte sich noch nicht wieder blicken lassen, aber das war ja nichts Ungewöhnliches. They can't hold a candle to Newmarket. Terrific stallion. Bet 10,000 for win. But, sir, he came in third last week. I'll tell you, he's a winner. I heard the jockey held him back. Let's make it 20,000. Die zwei Männer in feinem grauen Zwirn auf der Tribüne in Niederrath unterhielten sich so kenntnisreich und trotzdem mit jener beiläufigen Lässigkeit, dass ihre Rennsportbegeisterung niemanden entgehen konnte. Sie standen nicht weit von der Loge, in der Cornelius Nonsen einmal mehr in trostloser Einsamkeit sein Webbook bearbeitete. Scheinbar desinteressiert tippte er darauf herum. Dabei war ihm kein Wort aus der Unterhaltung der beiden Männer entgangen, über die er jetzt wie beiläufig seinen Blick streichen ließ. Er kannte sie nicht. Das musste er auch nicht. Er hatte genug spleenige Engländer mit Geld gesehen, um zu wissen, wen er vor sich hatte. Was er sah, gefiel ihm. Einer der beiden stelzte jetzt davon, und Nonsen konnte nur hoffen, dass er der Aufforderung seines Begleiters nachkam und jede Menge Geld auf Newmarket setzte. Ein Schmunzeln umspielte seine Mundwinkel, als er dem komischen Kauz nachsah. Plötzlich erschrak er, denn der andere Engländer stand mit einem Mal direkt neben ihm. Er sah in ein kantiges, sommersprossiges Gesicht mit einem breiten Grinsen und Augenbrauen, die fast bis zum Ansatz der roten Haare hochgezogen waren. Nonsen mochte es überhaupt nicht, wenn jemand zu ihm in die Loge kam, aber ehe er etwas sagen konnte, streckte der Mann ihm eine kräftige Hand entgegen und bellte mit heftigem Akzent: »Hallo, darf ich mir vorstellen? Mein Name ist Richard Grey, 17th Earl of Carmel. Earl Grey, you know, wie die Tay sozusagen. Verdattert schüttelte Nonsen dem aus vollem Hals lachenden Briten die Hand und murmelte: »Nonsen, Cornelius Nonsen, sehr angenehm.« »Nonsen?« Der Earl wurde plötzlich ernst. »Sie sind die Besitzer von diesem marvelous Pferd? Ich habe sie hier so allein gesehen mit diesen Computer-Dings und habe gedacht, fragst du die Mann, was er da macht in die Loge, wenn er gar nicht guckt auf die Racetrack? Aber da wusste ich nicht, dass ihnen gehört diese Wunderpferd.« »Danke, Sir.« Nonsens Gedanken rasten. Sollte er mit dem verrückten Earl Englisch sprechen? Er konnte es schließlich perfekt aus der Zeit in London, aber damit brachte ihn hier besser niemand in Verbindung. Wie wurde er außerdem den schrulligen Typen wieder los? Erneut laut und vergnügt lachend stemmte dieser inzwischen die Arme in die Hüften, schaute zum Führing und machte nicht die geringsten Anstalten, die Loge wieder zu verlassen. Der Führing. Nonsen sah angestrengt nach unten. Alle Pferde des nächsten Rennens waren schon durch, aber von Newmarket war weit und breit nichts zu sehen. Das war unmöglich. Das Pferd war fit, der Jockey einer der zuverlässigsten, die es gab. Wo war das verdammte Pferd? Nonsen beachtete den Earl jetzt nicht mehr. Dieser hatte sich mittlerweile dezent in den hinteren Teil der Loge verzogen. Nonsen griff zum Handy und wählte aus dem Verzeichnis die Nummer seines Jockeys, bekam aber keine Verbindung. Er merkte, dass er zu schwitzen begann. Warum ging der Jockey nicht ans Handy? Der indes vermisste sein Handy schon seit einiger Zeit. Dabei war er sicher, dass er es auf dem Weg vom Hotel zur Rennbahn noch dabei hatte. Das war allerdings inzwischen sein kleinstes Problem, denn er saß anstatt im Rennsattel von Newmarket seit geraumer Zeit in einem sehr kleinen, gekachelten Raum auf Porzellan, und mit wachsendem Entsetzen wurde ihm klar, dass er da auch bis auf Weiteres nicht herunterkommen würde. »Bloody Squids«, fluchte er aus tiefstem Herzen. Kerstin hätte wohl verdammter Durchfall gesagt. Cornelius schaute sich mit aufkeimender Panik um. Wo blieb Newmarket? Er sah beschwörend auf sein Webbook, doch auch das konnte ihm keine Antwort geben. Dann hörte er ein Raunen auf den Tribünen und blickte auf. Newmarket kam als letztes Pferd in den Führing. Er wollte sich schon entspannen, doch dann sah er, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. »Das machst du großartig, Frank.« »Danke.« Frank konnte jede Aufmunterung brauchen. Er hatte sich in einer Toilette schnell vom englischen Gentleman in einen Pferdepfleger in Stalkluft verwandelt. In einer der Nachbarkabinen hatte jemand grauenhafte englische Flüche ausgestoßen, und Frank führte nun Newmarket aufs Geläuf. Im Sattel des Hengstes saß Kerstin, die in der Jockeybluse in den Farben ihres Rennstalls eine ausgesprochen gute Figur machte und die ihm jetzt noch einmal verschwörerisch zublinzelte. Ihre Haare hatte sie mit viel Mühe unter den Reithelm gebändigt. Beim Aufgalopp spürte sie das Rennfieber in einer Intensität, die sie seit Jahren vermisst hatte. Sie war körperlich fit, keine Frage, und was ihr an Rennerfahrung fehlte, würde Marky wieder wettmachen. Sie kannte den Hengst und den Rest des Feldes einfach zu gut, um daran zu zweifeln. Auf dem Weg zur Startbox streifte ihr Blick kurz Cornelius, der fassungslos die Fäuste ballte. Hinter ihm stand, jetzt so unauffällig, wie man in einem Cutaway nur sein konnte, eine ihr wohlbekannte Gestalt. Alles lief also nach Plan. Dann nahm Frank wieder die Zügel und führte Newmarket zur Startbox. Er hoffte inständig, dass beim Start alles glatt ging. Bis jetzt hatte alles geklappt wie am Schnürchen. Und wenn sie erst mal auf der Bahn waren, konnte man Kerstin und dem Hengst vollkommen vertrauen. Aber die Startbox war der neuralgische Punkt in ihrem Plan. Die Woche über hatte Frank jeden Morgen sein Bestes gegeben, das Führen geübt und sich generell mit dem starken, eigenwilligen Pferd vertraut gemacht. Aber jetzt an der Startbox würde sich entscheiden, ob sich all ihre Raffinesse und Anstrengung gelohnt hatte. Und sie hatten Glück. Es war, als ob Newmarket ihnen ihre Angst und Nervosität nehmen wollte. Er verhielt sich viel ruhiger als beim Start vor einer Woche. Und er war bereits als zweites Pferd in seiner Box. Frank schnaufte zutiefst erleichtert. Die anderen Starthelfer hatten zwar seine etwas ungelenken Bemühungen erstaunt registriert, waren aber letztlich zu sehr mit ihren eigenen Pferden beschäftigt, um sich weiter Gedanken darüber zu machen. Hinter dem letzten Starter schloss sich die Box. Es war das nach Newmarket am höchsten gewettete Pferd, Windwalker, mit einer Quote von 6:1. Der Rappwallach war mehrfach auf Platz gelaufen, in den letzten Rennen meist jedoch mit einer Quote von 10:1 auf Sieg. Wer hatte diesmal so viel Geld auf Windwalker gesetzt und damit die Quote gedrückt? Mindestens 3 Leute auf der Rennbahn waren sich ziemlich sicher, die Antwort auf diese Frage zu kennen. Doch in diesem Moment sprangen die Startboxen auf und eine Woge von Pferdeleibern spülte alle Mutmaßungen hinweg und ließ nur noch Platz für eine ungeheure Spannung. Zeitgleich mit den Startboxen flog auch eine Toilettentür auf und ein leichenblasser Jockey konnte nur ohnmächtig von Weitem zusehen, wie das Feld auf die erste Kurve zuflog, bevor ein Grollen in seinem Gedärm, das dem Donnern der Hufe kaum nachstand, ihn unbarmherzig daran erinnerte, wo jetzt der einzig angemessene Platz für ihn war. Vom Start weg schien Windwalker zeigen zu wollen, dass man ihn lange Zeit unter Wert gehandelt hatte, und er ging sofort in Führung. Und für Kerstin zahlte sich jetzt jeder Meter und jede Minute Arbeit mit Newmarket aus. Mühelos, beinahe spielerisch folgte der dem Rappwallach auf die Innenseite des Geläufs. Beide hatten vor dem langgezogenen Feld auf der Gegengeraden bereits einen deutlichen Vorsprung, argwöhnisch beobachtet von Nonsen auf der Tribüne, der pausenlos zwischen Fernglas und Webbook hin und her wechselte. Er hatte längst den aufdringlichen Earl vergessen, obwohl der inzwischen direkt hinter ihm stand. Nicht weit von ihm lungerte jetzt auch ein Stallbursche herum, aber auch von diesem nahm Nonsen nicht die geringste Notiz. Der ganz in konservative Eleganz gehüllte Brite hinter Nonsen hatte inzwischen eine Digicam am Auge, die er ruhig und lässig führte. Das Feld nahm jetzt Kurs auf die letzte Kurve und noch immer lag Newmarket hinter Windwalker an zweiter Stelle. Das Rennen, das war jedem klar, würde sich zwischen diesen beiden Pferden entscheiden. Inzwischen hatte Frank den Helm abgenommen, den er als Starthelfer tragen musste, und ruinierte mit beiden Händen die Reste seiner Frisur, während Richard in stoischer Ruhe weiterfilmte. Windwalker bog in die Zielgerade ein, sein Jockey musste inzwischen vehement mit der Peitsche arbeiten. Hätte Frank das Gesicht von Kerstin sehen können, wäre er deutlich ruhiger gewesen. Trotz der enormen Anstrengung war so etwas wie ein Lächeln auf ihren Zügen. Die Pace, die hier gegangen wurde, machte Newmarket gerade einmal ehrgeizig, konnte ihn aber nicht wirklich herausfordern. Für einen winzigen Augenblick hatte sie sogar Mitleid mit Cornelius Nonsen, der in seiner blinden Geldgier nicht imstande war zu erkennen, was für ein ausgesprochenes Ausnahmepferd er besaß. Kerstin machte der Farce ein Ende und ließ Newmarket jetzt außen an dem tapferen, aber abgekämpften Windwalker vorbeiziehen, der nichts mehr zusetzen konnte. Nur mit den Zügeln ritt Kerstin Newmarket ins Ziel, das er 2,5 Längen vor Windwalker erreichte. Unbeschreiblicher Jubel schlug über ihr und Newmarket zusammen. Begeistert wollte Frank, der vielleicht von allen am lautesten jubelte, Richard auf die Schulter klopfen. Doch der legte nur den Zeigefinger auf den Mund und zeigte auf seine Kamera. Per Teleobjektiv nahm er gerade eine äußerst interessante Szene auf. Deutlich war zu sehen, wie Nonsen gerade im Augenblick 30.000 Euro auf Newmarket setzte, bei einem Wettbüro in Hongkong. Als er plötzlich auf der wieder schwarzen, spiegelnden Oberfläche des Bildschirms bemerkte, was hinter ihm geschah, klappte er hastig das Webbook zu und blickte sich um. Der splinige Earl von vorhin, jetzt in Begleitung eines Stallburschen, lächelte ihn nur versonnen an. Schlagartig wurden Nonsen einige Dinge klar. Er verließ auf der Stelle die Loge, vorbei an dem seltsamen Engländer und dem Stallburschen. Auf dem darunter liegenden Weg bewegte er sich zügig, aber ohne Hast durch die Menge Richtung Ausgang. Frank und Richard folgten ihm jetzt, aber eher gemächlich. Frank kam nicht umhin, über die Abgeklärtheit, die Nonsen selbst in diesem Moment noch an den Tag legte, den Kopf zu schütteln. Er selbst hätte die Beine in die Hand genommen und wäre wahrscheinlich schneller gerannt als Newmarket. Kurz vor dem Ausgang schien Nonsen seine Absicht zu ändern und wechselte die Richtung, um durch den Tunnel unter dem Geläuf den ausgedehnten Innenraum zu erreichen. Richard hielt Frank an der Schulter fest und beide blieben stehen. Mit der Gelassenheit, die man haben kann, wenn man weiß, dass man für alle Eventualitäten vorgesorgt hat, beobachteten sie, wie Nonsen zwei Beamten des BKA, Abteilung Computerkriminalität, geradewegs in die Arme lief. Auf die große Siegerin im Herbstpreis der Stadt Frankfurt. An der Ausgelassenheit seiner Umarmung konnte man erkennen, dass auch von Richard eine Menge Anspannung abgefallen war. Auch für den Herrn Graf meine aufrichtigen Glückwünsche. Franks Verbeugung vor Richard war formvollendet. Herr Graf? Kerstin stutzte einen Moment. Na, Earl Grey, prustete Frank. Und alle drei brachen in befreiendes Gelächter aus, das Frank aber noch einmal unterbrach. Eins noch, Richard. Warum Earl of Carmel? Richard setzte eine übertriebene Professorenmiene auf. Well, ich wusste nicht, wen es so kennengelernt hatte damals in London. Daher brauchte ich einen Earl, den er nie zu Gesicht bekommen haben konnte, weil es ihn eben gar nicht gibt. Und Camellia sinensis ist der lateinische Name der Teepflanze. Passend, isn't it? Frank schüttelte fasziniert und erheitert den Kopf. Einige Zeit später saßen Frank und Kerstin hinter dem Panoramafenster der Rennleitung und beobachteten entspannt die letzten noch laufenden Rennen. Vor ihnen standen drei bauchige Gläser mit frisch gezapftem dunklem irischem Bier. Zwei davon zur Hälfte geleert. Kurze Zeit darauf stieß Richard zu ihnen. Er nahm Platz, trank einen kurzen Schluck Guinness und wischte sich den Schaum von den Lippen. Gotham! Pardon, wie meinen Herr Graf? Fragte Frank spöttisch durch die Nase. Earl, please. Also, Frank. Ich habe gerade mit unseren Sophos Labs in Abington telefoniert. Nonsen hat hier in Niederrad auf Windwalker gesetzt, um die höhere Quote bei 6:1 abzukassieren. Newmarket lag hier wieder nur bei 3:1. Als Besitzer darf er das übrigens durchaus. Nur Trainer und Jockeys dürfen bei Rennen, an denen sie beteiligt sind, nicht wetten. Anyway. Für Nonsen waren das bei einem Einsatz von 10.000 Euro genau 30.000 Euro Unterschied. Als unsere Amazon ihm das zunichte gemacht hat, setzte er in Hongkong noch schnell auf Newmarket, und zwar nachdem das Rennen schon zu Ende war. Er wollte so seine Verluste aus Frankfurt ausgleichen. Das könnten aber auch andere in Hongkong getan haben. Right, könnten, haben sie aber nicht. Das haben wir genau verfolgt. Außerdem, ja, Frank lehnte sich gespannt nach vorne, glaube ich, dass auf dem Rennvideo des begeisterten Earl Grey am Rand irgendwie ganz, wie sagt man, rein zufällig, Frank grinste. Genau, rein zufällig der Monitor von Cornelius' Webbook aufgenommen worden ist. Du musst wissen, ich bin nicht so geschickt im Filmen. Als Earl lasse ich filmen. Dann fühle ich mich ja doppelt geschmeichelt, dass Sie meinen Sieg aufgenommen haben, liebster Earl, meinte Kerstin. Und erneut mussten alle drei lachen. Ein Sieg, über den sich eigentlich jeder gefreut hat, versicherte ihr Frank, der sich stolz an seine Anstrengungen an der Startbox erinnerte. Bis auf Nonsen. Für einen Augenblick wurden die drei still. Richard seufzte bedauernd. Eigentlich schade, dass du nicht wirklich auf den Siegerlisten auftauchen wirst, Darling. Du und übrigens auch das Pferd. Ihr hättet es wirklich verdient. Was? Fragte Frank aufgebracht. Aber sie hat doch gewonnen. Kerstin schüttelte leicht den Kopf. Ja und nein. Wir haben alle eine gute Arbeit geleistet. Auch du warst fantastisch, Frank. Aber das Rennen wurde angesichts der Ereignisse natürlich annulliert. Schon allein, weil Newmarket nicht von dem Jockey geritten wurde, der gemeldet und vorher beim Wiegen war. Es gibt nun mal Regeln beim Reitsport. Und wir sind ja gerade angetreten, um den Regeln wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. By the way, sagte Richard, ich hoffe, Darling, deine geheimnisvolle Mischung von dem Kräuterdog hat diesen armen Jockey nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen. Quatsch! Der hat sich seine Entschlackungskur verdient. Der Alte im Laden hat mir glaubhaft versichert, für einen Jockey, der seinen Job auf diese Weise betreibt, gäbe es nichts Besseres, um Körper und Geist mal so richtig zu reinigen. Richard verzog das Gesicht. Well, I prefer Guinness. Cheers. Sie hörten Auf Sieg programmiert. Der zweite IT-Krimi aus Mainz, präsentiert von Sophos. Autor Jean Becker, Redaktion Marc Niemeyer und Christoph Hardy. Sprecherin Claudia Huter, Technik Robert Schremel. Sämtliche Copyrights dieser Aufnahme liegen bei Sophos. Mainz, Dezember 2009. Weitere Informationen zur Computersicherheit finden Sie unter www.sophos.de.